Schattenseiten des Wachstums. Raumschiff Erde, noch zu retten? Wie ein Raumschiff rast die Erde durch das All. Ein Raumschiff auf Katastrophenkurs. Die Hälfte der Passagiere hungert. An Bord stinkt es. Die Trinkwasseranlagen sind verseucht. Lebenswichtige Bordvorräte neigen sich dem Ende zu. Ein Himmel voller Gase. Die ersten amerikanischen Mondfahrer stellten erstaunt fest, noch aus 40.000 Kilometer Entfernung konnten sie mit bloßem Auge ganz deutlich Los Angeles erkennen, an seiner Smogglocke. Das misshandelte Trommelfell. Der Mensch erzeugt mit seiner Technik Lärmbelastungen, denen er psychisch und physisch nicht gewachsen ist. Die Schallleistung eines einzigen Düsentriebwerks ist größer als die Sprechleistung aller Menschen dieser Erde zusammen. Und 1 Billion Mal so stark wie das Geräusch eines fallenden Wassertropfens. Das Kehricht der Wegwerfgesellschaft. Täglich 60.000 Tonnen Salz in den Rhein. Luftverpester Nummer 1. Das Auto. Schwefeloxide gefährden Wälder und Gewässer. Das sind nur einige Schlagzeilen und Meldungen, die man in den letzten Jahren in den Zeitungen lesen konnte. Sie machen deutlich, unsere Umwelt ist gefährdet. Und viele Bürger haben das erkannt. Sie sind sich heute der negativen Begleiterscheinungen eines einseitigen Wachstumsdenkens bewusst. Entscheidend zur Weckung des Umweltbewusstseins haben Politik und Medien beigetragen. So gab die Presse den Umweltfragen zwischen 1970 und 1976 dreimal so viel Raum wie in den 60er Jahren. Dieser Anstieg verlief parallel zur Einführung des Umweltschutzes als neuer Politikbereich. Derzeit sieht mehr als die Hälfte der Bundesbürger den Schutz der Umwelt als eine wichtige politische Aufgabe an. Das war nicht immer so. Als das Bundesinnenministerium 1969 eine Umfrage startete, um das Umweltbewusstsein der Bürger zu erforschen, gab es für die Auftraggeber einen Schock. 9 von 10 Bundesbürgern konnten mit dem Begriff Umweltschutz nichts anfangen. Es war offenbar nicht mehr als ein exotisches Wort. Und das, obwohl es schon damals in den Ballungsräumen kaum mehr reine Luft, saubere Flüsse oder große Ruhezonen ohne Lärm gab. Der damalige Beauftragte der Bundesregierung für den Naturschutz, Professor Bernhard Schimek, umschrieb die Problematik im August 1970 so. Inzwischen werden täglich 110 Hektar Land verbraucht. 2,5 Millionen Tonnen Staub fallen alljährlich aus der Luft wieder auf die Erde zurück. Über 200 Millionen Kubikmeter Abfall muss unsere Landschaft in jedem Jahr aufnehmen. 16 Milliarden Kubikmeter Auspuffgase werden alljährlich in die Luft abgegeben. Bis zum Jahr 2000 werden nach den Aussagen international bekannter Krebsforscher 18 Millionen Deutsche an Krebs erkranken und 12 Millionen davon sterben. Die Ursachen dafür liegen nicht zuletzt auch in der Zunahme krebsfördernder Substanzen durch Luftverunreinigung. Diese Ausführungen zum europäischen Naturschutzjahr 1970 machen schlagartig klar, dass es sich beim Umweltschutz längst um eine existenzielle Aufgabe handelt und nicht mehr um eine bloße Pflege seltener Pflanzen und Tiere. Um die Jahrhundertwende mochte diese Naturdenkmalpflege noch reichen. Jetzt indes geht es weniger darum, die Natur vor dem Menschen zu retten, als sie für den Menschen zu retten. Denn seit Jahren sind die Menschen dabei, den Planeten Erde zu morden. Das behauptete der amerikanische Umweltfachmann Paul Ehrlich schon 1969. Und der Spiegel steuerte gleichsam als Beweis das folgende düstere Szenario bei. 123.000 Tonnen Öl liefen ins Meer, als 1967 der Tanker Torrey Canyon vor der englischen Küste zerschellte. 100.000 Seevögel verhungerten im Oktober 1969 in der irischen See. Giftgase, die nach dem Zweiten Weltkrieg versenkt worden waren, hatten vermutlich das Meer verseucht. 4 Millionen Tonnen chlorhaltiger Insektengifte werden jährlich über die Erde verstreut und versprüht. Schon jetzt haben sich, so wurde in den USA beobachtet, messbare Mengen des Giftstoffes DDT im Organismus des Menschen angesammelt. Die USA wollen nun den Gebrauch des Schädlingsbekämpfungsmittels einschränken. Aber die Verseuchung der Umwelt mit Schadstoffen wird andauern. Diese Behauptung aus dem Jahre 1969 gilt heute immer noch. Ebenso wie die Warnung von Professor Jimek, der schon damals feststellte, was Hunderten von ausgerotteten Tier- und Pflanzenarten durch Umwandeln und Zerstören ihrer Lebensbedingungen passiert ist, kann auch den Selbstmord für den Menschen bedeuten. Seine Abhängigkeit von allen Bereichen der Biosphäre ist nicht geringer als die aller anderen Lebewesen. Naturschutz mit der ausdrücklichen Einbeziehung des Menschen ist zum Umweltschutz geworden. Ziel dieses Umweltschutzes ist es, die erschöpfbaren Quellen des Lebens, die Luft, den Boden, das Wasser, die Pflanzen- und Tierwelt regenerationsfähig und in einem ökologischen Gleichgewicht zu erhalten. Es ist dabei notwendig, nicht nur einen passiven Schutz zu betreiben und Gefahren abzuwenden, sondern vor allem auch aktiv zu planen und zu gestalten. Doch soweit dachten die meisten Politiker und auch Bürger zu Beginn der 70er Jahre noch nicht. Vielen wurde erst nach und nach bewusst, dass der stürmische Aufbau in der Nachkriegszeit auch seine Schattenseiten hatte. Zwar stieg der Lebensstandard der Deutschen in den 50er und 60er Jahren enorm an, das Schlagwort vom Wirtschaftswunder machte die Runde, aber gleichzeitig wurde die Luft zunehmend verpestet, stieg der Lärm und wurden viele Abwässer ungereinigt in die Flüsse und Bäche geleitet, so als verkrafte die Natur all diese Eingriffe unbeschadet. Und als die Bundesregierung dann schrittweise einzelne Probleme anging, schrien die betroffenen Branchen gleich Zeter und Mordio. So 1971, als das Benzinbleigesetz die stufenweise Herabsetzung des Bleigehalts im Kraftstoff vorschrieb und die Mineralölwirtschaft in düsteren Worten den Zusammenbruch des privaten Autoverkehrs prophezeite. Damals soll Innenminister Genscher wütend protestiert haben. Wir sind doch keine Bananenrepublik, die sich ihre Gesetze vorschreiben lässt. So folgten nach Verabschiedung des ersten Umweltprogramms der Bundesrepublik im September 1971 weitere Bemühungen, um die größten Umweltschäden aus der Wachstumsphase nach dem Zweiten Weltkrieg einigermaßen wiedergutzumachen. Als erstes wurde 1972 das Grundgesetz geändert und dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für die Abfallbeseitigung, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung übertragen. Dann folgte im Juni 1972 das Abfallbeseitigungsgesetz, das den wilden Müllkippen ein Ende bereitete und geordnete Großdeponien vorsah. Und im März 1974 verabschiedete der Bundestag das Bundesemissionsschutzgesetz, um die Verpestung der Luft und die Lärmbelastung in den Griff zu kriegen. Parallel zu diesen Bemühungen des Gesetzgebers rückten aber Mitte der 70er Jahre immer neue zusätzliche Problemfelder ins Blickfeld der inzwischen sensibilisierten Bevölkerung. So geriet die Kernenergie zunehmend ins Visier der Natur- und Umweltschutzverbände. Atomkraft? Nein, danke. Mit diesem Slogan wurde nicht nur gegen das Risiko tödlicher Strahlen demonstriert, sondern auch darauf aufmerksam gemacht, dass das Problem der Endlagerung ausgebrannter radioaktiver Brennstäbe hierzulande noch nicht gelöst ist. Und im Juni 1976 rückte ein Unglück in der norditalienischen Kleinstadt Seveso die tödlichen Risiken der Chemie mit einem Male ins öffentliche Bewusstsein. 2 Kilo Gift, die den Kesseln einer chemischen Fabrik entwichen, verwandelten einen blühenden Landstrich in eine tote Region. Ein Reporter der Süddeutschen Zeitung notierte: 4 Tage nach diesem zuerst fast kaum beachteten Unglück fielen plötzlich tote Vögel von Bäumen und Dächern. Färbte sich das Laub gelb und braun, meldeten sich Kinder und Erwachsene mit Hautausschlägen und Verbrennungserscheinungen in den Arztpraxen. Schließlich war das von der Firma Ikmesa zunächst tagelang verschwiegene Explosionsunglück nicht mehr zu verheimlichen. Auf eilig angeschlagenen Plakaten forderten die Behörden die Bevölkerung auf, kein Gemüse und Obst mehr aus den Hausgärten zu verwenden. Da wussten wir, dass etwas Fürchterliches passiert war, sagt der Maurer Moro, einer von 680 Personen, die innerhalb einer Stunde aus ihren Häusern evakuiert wurden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass das tödliche Gas Dioxin, auch bekannt unter der Abkürzung TCDD, ein 103 Hektar großes Gebiet verseucht hatte. Dick vermummte Männer mit Gasmasken rückten aus und sammelten Tierkadaver ein, Vögel, Hühner, Katzen, Hunde und Kaninchen. Carabinieri bewachen eine Geisterlandschaft, die inmitten eines der dichtest besiedelten Gebiete Italiens liegt. Verlassen stehen die Häuser der 189 evakuierten Familien. Außer zwei oder drei schnell gepackten Koffern haben die Leute bei ihrer Evakuierung nichts mitnehmen können. Zwar haben sie inzwischen alle vom Staat eine erste finanzielle Unterstützung bekommen, aber das reicht doch hinten und vorne nicht, klagt Signora Bruno. Zusätzlich bedrückt die Leute die Ungewissheit, ob sie sich bei der Giftkatastrophe nicht vielleicht bleibende gesundheitliche Schäden zugezogen haben. Abgesehen von Hautverbrennungen sind als Spätfolgen Lungen-, Leber- und Nierenleiden nicht auszuschließen. Und die jungen Ehepaare haben noch Angst vor Missgeburten. Da war doch gestern eine Stadt, die heißt heut Niemandsland. Das Leben wurde stillgelegt, der Boden wird verbrannt. Die Menschen stehen am Stacheldraht mit Trauer und Angst und Wut. Und wir fragen uns, Frau Fessenheim, wie lang geht's bei uns noch gut? Wie weit ist eigentlich Seveso? 10 Stunden von hier entfernt. Wir schauen erschrocken auf Seveso. Was haben wir draus gelernt? Die Katastrophe von Seveso belebte die Diskussion um die tödlichen Risiken der Chemie hierzulande nachhaltig. Zumal kurz darauf ein Bestseller erschien mit der kühnen These, Seveso ist überall. Und schließlich kam, neben den Gefahren durch Umweltchemikalien und Kernkraft, in den letzten Jahren noch eine Umweltbeeinträchtigung zunehmend ins Gespräch, deren Folgen nicht so greifbar sind wie Giftgaswolken oder Unglücke in Kernkraftwerken. Gemeint ist der zunehmende Landschaftsverbrauch durch Straßen, neue Gewerbe- und Wohngebiete und auch durch den Landhunger vieler Landwirte, die beispielsweise extensiv genutzte Feuchtgebiete umpflügen, um zusätzliche Maisfelder anzulegen. Die Folge? Es gibt immer weniger naturnahe Zonen. Vor 2-3 Jahren wurde diese Problematik hierzulande derart stark diskutiert, dass die Bundesregierung im Herbst 1978 mit einer Anzeigenserie und der Behauptung konterte, von den 248.000 Quadratkilometern in der Bundesrepublik seien immer noch 19. Natur. Doch diese kühne These brachte den Bund Natur- und Umweltschutz auf die Barrikaden. Sein Vorsitzender Dr. Gerhard Thielke stellt richtig. Diese 90% sogenannte Natur, das sind Wirtschaftsfläche. Davon ist etwa die Hälfte landwirtschaftliche Fläche, die intensiv bewirtschaftet ist, wovon Natur so gut wie nichts mehr da ist. Und gut 30% sind Wald. Und auch der Wald ist ja in immer zunehmenderem Maße Wirtschaftsfläche, wo nach ökonomischen Gesichtspunkten gewirtschaftet wird und nicht die Rücksicht auf die Natur genommen wird, die eigentlich notwendig wäre. Unberührte Natur gibt es nur noch in ganz wenigen Regionen des Hochgebirges, wo kein Mensch bisher hingekommen ist. Und es gibt im Wattenmeer in Norddeutschland, also an der Nordseeküste, gibt es auch noch unberührte Natur. Sonst gibt es im übrigen Bundesrepublik Deutschland keinen Fleckchen unberührter Natur mehr. Wir haben 1% Naturschutzgebiet. Und wenn Sie sich mal anschauen, in welchem Zustand die Naturschutzgebiete sind, das ist katastrophal. Es ist jetzt eine Untersuchung gemacht worden von der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz. Und die haben festgestellt, dass von 10 Naturschutzgebieten 8 in einem ganz miserablen Zustand sind. Und das deutet eben darauf hin, dass viel weniger noch als 1% wirkliche Natur heute noch sind. Und von den riesigen Mooren, die wir hatten früher, gibt es heute kein einziges Moor mehr, das unberührt ist. Besonders kritisch nehmen viele Natur- und Umweltschützer die Zerschneidung der Landschaft durch immer neue Straßen unter die Lupe. Das dichte Straßennetz führt nämlich dazu, dass die Ruhezonen ohne Straßenlärm immer kleiner werden. Aber der Landschaftsverbrauch durch neue Straßen hat auch noch einen anderen Aspekt. Er vergrößert den Bodenbedarf der geschädigten Landwirte an solchen Flächen, die früher kaum bewirtschaftet wurden und Rückzugsgebiete für viele bedrohte Pflanzen und Tiere darstellen. Noch einmal Dr. Gerhard Thielke vom Bund Natur und Umweltschutz. Immer gravierende Sache ist beim Straßenbau, dass die Landwirte ja häufig ihre besten Flächen dadurch verlieren. Und dann entsteht ein sehr großer Druck von den Landwirten her auf die letzten bisher extensiv bewirtschafteten Flächen, weil der Landwirt, wenn er in die EEG-Förderrichtlinien hineinkommen will, eine bestimmte Menge Land bewirtschaften muss. Und wenn er die nicht hat, bekommt er diese Förderung nicht. Und ohne diese Förderung kann er nicht existieren. Deswegen fordert er also, nachdem ihm durch den Autobahn Land weggenommen worden ist, dass er nun die extensiv bewirtschafteten Flächen in Zukunft intensiv bewirtschaftet. Und diese extensiv bewirtschafteten Flächen, das waren genau die Flächen, die letzten halbwegs naturnahen Flächen, die für die Erhaltung der Natur von großer Bedeutung sind. Solche naturnahen Flächen sind beispielsweise Streuwiesen und Feuchtgebiete. Allein die Tatsache, dass von 86 akut gefährdeten Brutvogelarten in der Bundesrepublik 47 mehr oder weniger auf Feuchtgebiete angewiesen sind, zeigt ihre Bedeutung. Früher hatten viele Bauern feuchte Wiesen, die sie nur einmal im Jahr mähten und von denen sie sich im Herbst die Einstreu für ihre Stallungen holten. Auf diesen ungedüngten Streuwiesen konnten sich zahlreiche auf Feuchtigkeit angewiesene Pflanzen und Tiere halten. Hier sah man Irisarten, herrliche rote Mehlprimeln, zahlreiche Orchideen, seltene Vögel wie Schafstelze, Brachvogel und viele Schmetterlinge. Dieses herrliche Bild verschwand aber zunehmend, als die modernen Stallungen keine Einstreu mehr brauchten und viele Streuwiesen sich selbst überlassen blieben. Sie wuchsen langsam zu mit Büschen und Bäumen. Und als man dann noch daran ging, die Wasserläufe zu begradigen und die Feuchtgebiete zu entwässern, da war der ursprüngliche Charakter vollends verloren. Zumal diese Böden oft umgepflügt wurden, um dort Mais anzubauen. Aber das Wirtschaftlichkeitsdenken in der Landwirtschaft trägt nicht nur dazu bei, dass viele Feuchtgebiete verschwinden, sondern viele Äcker werden auch sehr intensiv gedüngt, um den Ertrag pro Hektar zu steigern. Dazu sagte Hubert Weinzierl vom Bund Natur und Umweltschutz auf einer Tagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll: Eine der zahlreichen Folgen dieser Entwicklung, dass eben 20% aller Ackerwildkräuter wie Konrade, wie Sandmohn und wie Sommeradonisröschen vom Aussterben bedroht sind. Wir haben gleichzeitig eine gefährliche Entmischung der Landwirtschaftsbetriebe durch Spezialisierung und damit verbunden auch die Einschränkung der Vielfalt in Raum und Zeit. Diese Entwicklung mit vielen anderen notwendigen Voraussetzungen natürlich hat insgesamt zwar zu einer Ertragssteigerung von 50% geführt, welche aber mit einem Mehr an Düngeraufwand von 350% und einem Mehr an Biozidaufwand von 1350% erkauft werden musste. Diese Zahlen, die stammen nicht vom Bund Naturschutz, sie stammen vom Bayerischen Bauernverband und sind deshalb sicherlich unverdächtiger. Doch ein einseitig auf Wirtschaftlichkeit getrimmter Ackerbau wird auch störanfälliger und kann unter dem Strich geringere Erträge bringen als die frühere Wirtschaftsweise, in der Monokulturen noch nicht so verbreitet waren. Viele Bauern müssen aber nach Ansicht des Umweltfachmannes Dr. Friedrich Fester erst wieder lernen, wie kompliziert die Zusammenhänge in der Natur sind. Wo ein Eingriff ansetzt, ist die Wirkung nicht zu Ende, sondern sie gelangt über komplizierte Regulationsphänomene meist zu sehr überraschenden Rückwirkungen. Selbst wenn sie ganz speziell ansetzt, zum Beispiel eben in dem Biotop dieses Teiches, vernichtet man hier eine bestimmte Stechmückenart, die im Larvenstadium vielleicht ein Zikadenfresser ist, dann vermehren sich womöglich die Zikaden in dem Gewässer und werden zu Krankheitsüberträgern, die nunmehr kaum noch kontrolliert werden können. Erst recht überraschend sind natürlich solche Erfolge, wenn man nicht nur spezifisch eingreift, sondern etwa mit Breitbandpestiziden ganze Konsumentenklassen eines solchen Biotops drastisch reduziert. Und die gleichen Prinzipien kann man natürlich wiederum auf größere Systeme ausdehnen und muss es sogar. Denn nicht nur die Bevölkerung, sondern auch ein Großteil unserer Experten und politischen Entscheidungsträgern wundern sich ja immer wieder, wenn zunächst gar nicht als nachteilig empfundene Entwicklungen wie vermehrter Straßenbau, Flurbereinigung oder Monokulturen auf einmal natürliche Ökosysteme zerstören oder sie wahnsinnig teuer machen und zu hohen indirekten Folgelasten und neuen Abhängigkeiten führen, etwa von der Energie. Man kann sich aber nur so lange darüber wundern, wie man linear und unvernetzt, also nicht in Regelkreisen und Systemen denkt. Deshalb kommt es darauf an, dass die Bauern nicht auf kurzfristige Ertragssteigerungen schielen, sondern die Kreisläufe der Natur im Auge behalten. Aber auch in der Industrie lässt sich einseitiges Wachstum kaum mit dem Umweltschutz vereinbaren. Denn es kommt nicht nur darauf an, möglichst viele Autos, Kühlschränke, Möbel, Textilien und so weiter zu produzieren, sondern es geht auch um die Begleitumstände. Die Lebensqualität hängt nicht allein von den verfügbaren Konsumgütern ab, sondern auch davon, wie sauber die Luft ist, wie rein die Flüsse sind und wie stark gefiltert der Lärm ans Ohr dringt. Nicht quantitatives Wachstum, sondern qualitatives Wachstum ist gefragt. Dazu der Ökonom Professor Hans-Christoph Binswanger. Ich glaube, man muss das Problem an der Wurzel packen und sich fragen, ob man nicht vermehrt vom quantitativen zu einem qualitativen Wachstum übergehen sollte. Qualitatives Wachstum heißt, dass Investitionen weitergehen, dass Gewinne weiter ermöglicht werden und auch Lohnsteigerungen ermöglicht werden, aber bei einem geringeren Aufwand von Rohstoffen und Energie. Beispielsweise im Energiesektor geht es darum, die großtechnischen Anlagen im Zusammenhang eben mit Großkohleanlagen oder Kernkraft zu ersetzen durch sogenannte Eigenenergieanlagen wie Wärmeaustauscher und thermische Kleinkraftwerke mit Wärme- und Kraftnutzung. Aber ich möchte nochmal betonen, es bedeutet keineswegs eine Senkung des Lebensstandards, auch im materiellen Sinne nicht. Es bedeutet auch nicht, dass die Wirtschaft auf Gewinne verzichten muss, sondern es bedeutet vor allen Dingen, dass man einen gewisses Wachstum beibehalten kann, aber nur mit weniger Rohstoff und weniger Energieverbrauch und damit auch weniger Abfallerzeugung. Dieser Vorschlag, verstärkt von der Großtechnologie zur mittleren Technologie überzugehen, zielt aber nicht nur auf die Schonung der begrenzten Rohstoffvorräte. Diese Strategie erfordert auch mehr Arbeitskräfte als kapitalintensive und hochautomatisierte Großanlagen. Und dieser Gedanke gesicherter Beschäftigungsmöglichkeiten gewann Mitte der 70er Jahre neben dem Aufkommen neuer Themen wie Kernenergie, Umweltchemikalien und Landschaftsverbrauch ebenfalls plötzlich an Bedeutung. Denn im Gefolge der Ölkrise 1973-74 geriet die gesamte westliche Welt in eine lang anhaltende Wirtschaftsflaute mit vielen Firmenpleiten und einer wachsenden Zahl von Arbeitslosen. Die Bundesregierung glaubte gegen dieses Millionenheer von Arbeitslosen nur ein effektives Hilfsmittel zu besitzen: Wachstum, Stimulierung der Wirtschaft mit Geldspritzen und den Abbau investitionshemmender Vorschriften. Die Wirtschaft fing diesen Ball mit Vergnügen auf und verwies sogleich auf die Belastungen durch Auflagen zugunsten des Umweltschutzes und verbreitete die Parole: übertriebener Umweltschutz gefährdet Arbeitsplätze und die sind den meisten Bürgern wichtiger. So sahen sich der baden-württembergische Umweltminister und der Karlsruher Regierungspräsident Ende 1978 mit der Drohung eines Mannheimer Papierwerks konfrontiert, man müsse die Produktion einschränken, wenn die Umweltschutzauflagen nicht gelockert würden. Arbeitsplätze waren in Gefahr. Durch einen Defekt bei einem Laugenverbrennungsofen, so begründete die Firma, Europas größter Hersteller von Watte, weichem Toilettenpapier und Papiertaschentüchern, sei man in eine besondere Lage geraten. Und tatsächlich wurden die Umweltschutzauflagen von Januar bis Ende Mai 1979 erheblich gelockert. In dieser Zeit durften fast doppelt so viele Lignine wie sonst in den Rhein geleitet werden. Lignine, das sind organische Holzbestandteile, die dafür sorgen, dass die Zellstofffasern zusammenhalten. Ihr Sauerstoffverzehr beeinträchtigt das Leben eines Flusses erheblich. Vor diesem Hintergrund, Umweltschutz gefährdet Arbeitsplätze, muss man wohl die Wende in der deutschen Umweltpolitik schon einige Jahre vorher, im Juli 1975, sehen. Damals fand das sogenannte Gümnicher Treffen zwischen den Spitzen der Regierung und der Wirtschaft statt. Und das Tempo in der Umweltschutzgesetzgebung wurde drastisch verringert. Die Wochenzeitung Die Zeit analysierte vor knapp 2 Jahren diese Kurskorrektur so: 3 Entscheidungen markieren die Kurskorrektur. Dem Abwasserabgabengesetz vom September 1976 wurden die Zähne gezogen. Eine 2. Niederlage erlitt der Umweltschutz mit den Beschlüssen zur technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom September 1978. Einige Grenzwerte für luftbelastende Stoffe wurden abgesenkt Und eine Sanierungsklausel erlaubt auch in Ballungsgebieten schadstoffemittierende Anlagen, wenn der Bauherr andere Anlagen saniert. Übertrieben ausgedrückt, im Ballungsraum Ludwigshafen-Mannheim darf ein zusätzlicher Schadstoffemittent errichtet werden, wenn der Bauherr in Landau einen zusätzlichen Filter baut. Und schließlich endete die Debatte um die Grenzwerte für den zulässigen Lärm an Straßen und Schienenwegen im Bonner Kabinett im Dezember 1977 mit einer Anhebung der Grenzwerte um 5 Dezibel, wobei ein Plus von 10 Dezibel dem subjektiven Eindruck einer Lärmverdopplung entspricht. Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest, sagte der Berliner Seuchenforscher Robert Koch um die Jahrhundertwende voraus. Und er behielt leider recht. Luftflotten und Autoschwärme, Abfüllanlagen und Zementmischer, Pressbohrer und Planierraupen haben das Trommelfeuer auf die Trommelfälle so sehr verstärkt, dass die meisten Bundesbürger den Lärm heute als Umweltärgernis Nummer 1 empfinden. Am meisten geht ihnen der Straßenlärm auf die Nerven. 14 Millionen Bundesbürger fühlen sich durch dröhnende Laster und quietschende Reifen gestört. Im März 1980 hat der Bundestag in Bonn endlich das umstrittene Verkehrslärmschutzgesetz verabschiedet. Die erlaubten Grenzwerte liegen immerhin etwas niedriger als Ende 1977 vorgesehen. Aber schon regt sich im Bundesrat Widerstand. Im Übrigen arbeitet das Gesetz mit einem Zeithorizont von 20 Jahren. Pro Jahr soll 1 Milliarde in Lärmschutzwände und schallschluckende Doppelfenster investiert werden. Kommentar der Süddeutschen Zeitung dazu. Die Tatsache, dass das Gesetz nicht seit seinem Zeithorizont von 20 Jahren bislang nur auf dem Papier als finanzierbar erscheint, wird wohl noch längere Zeit verhindern, dass alle Blütenträume lärmgeplagter Anwohner in Erfüllung gehen. Außerdem sieht man am Beispiel dieses Gesetzes gut, dass in der Umweltschutzpolitik auch heute noch vielfach am Symptom kuriert wird und nicht an der eigentlichen Wurzel, denn konsequente Bekämpfung des Straßenlärms bedeutet, dass leisere Autos und Züge gebaut werden. Lärmschutz, Welle und Doppelfenster hingegen helfen zwar weiter, setzen aber nicht an der eigentlichen Ursache an. Ebenso sieht es oft bei den Bemühungen zur Reinhaltung der Flüsse aus. Da werden allenthalben neue Kläranlagen gebaut, aber gleichzeitig lässt man zu, dass zahlreiche Firmen ihre Abwässer unzureichend geklärt in Bäche und Flüsse leiten. Fazit: Trotz unbestreitbarer Erfolge der Umweltschutzpolitik, die beispielsweise dazu geführt hat, dass der Bodensee und der Neckar wieder sauberer geworden sind oder dass die Luftverpestung durch bleihaltiges Benzin stark verringert wurde, bleibt nach wie vor viel zu tun. Die Politiker reden zwar gerne vom Vorsorgeprinzip und davon, dass der Umweltschutz sich nicht auf das nachträgliche Wiedergutmachen von Umweltsünden beschränken dürfe, aber in der Praxis bleibt es doch oft dabei. Und ob die politischen Erfolge der Grünen, die beispielsweise im März 1980 bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gut 5% der Stimmen eroberten, der Umweltschutzpolitik der etablierten Parteien wieder Auftrieb geben können, bleibt abzuwarten. Der Nationalökonom und Soziologe Max Weber hat einmal gesagt, Politik sei ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß. Dieser klassische Vergleich gilt auch für die Umweltschutzpolitik. Nur sind hier die Bretter oft besonders hart. Schattenseiten des Wachstums. Eine Sendung zur Frage Umwelt vor dem Infarkt. Die nächste Sendung dieser Serie hören Sie am kommenden Montag. Damit ist unser Schulfunkprogramm für heute beendet. Die ersten 3 Sendungen unseres Nachmittagsprogramms wiederholen wir morgen Vormittag von 11.05 Uhr an. Der Schulfunk für alle meldet sich morgen Nachmittag wieder mit dem Musikreport.